Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu der Regelmäßigkeit des Podcasts in der Straße mit Druckverlust und German Truck Driver. Meine Wenigkeit, grüße euch, grüß dich Rainer. Hallo Kai, hallo Zuhörer. Ja, Zuhörer, genau. Wir haben gerade tatsächlich keinen Satz vorher großartig gesprochen, sondern gleich direkt angemacht, damit wir den Smalltalk mit euch teilen können. Richtig. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, immer einen Witz am Anfang zu erzählen. Das Leben ist im Moment scheiße genug irgendwie, was alles so auf der Welt passiert. Triggerwarnung, es handelt sich hier um schwarzen Humor, es ist auch nur ein Witz. Jetzt kommt. Ich habe ein Mädchen geknallt, was gestottert hat. War fertig, bevor sie Nein sagen konnte. Oh, wow. Es tut mir leid. Aber. Da kriegen wir doch schon wieder böse Post für. Ach, da Quatsch, man, die Leute haben auch Humor. Komm, da gibt's viel, viel, also Böseres, was im Internet so passiert. Und ich glaube, jeder weiß, dass es einfach nur. Es war schwarzer Humor, habe ich von vornherein gesagt. Triggerwarnung, schwarzer Humor. Richtig. Richtig. Dave, wie war deine Woche? Oh, sehr stressig wieder, sehr stressig. Aber das gehört dazu, wenn man krank ist, glaube ich. Das ist so. Wieso, bist du nochmal krank? Nee, krank geschrieben und Termine, Arzt hier und da und so, das, aber das ist ja schon wieder Jammern auf hohem Niveau, glaube ich, ne? So, das ist normal, aber das, wie war deine Woche? Ja, ich habe mein erstes YouTube-Short-Video hochgeladen. Das habe ich gesehen, ich dachte, was ist da denn los? Aber erzähl weiter. Pass auf, ich wollte einfach mal testen, so was die Viralität anbetrifft auch. Ich habe dasselbe Video gestern bei TikTok hochgeladen. Mhm. Ich schau mal kurz, bei TikTok hat das ist einfach nur so ein Funk-Ding, war ein lustiger Kollege hinter mir, der Witz über den Speditionsnamen gemacht hat. Und warte mal ganz kurz, wo ist es? Genau. Auf TikTok hat es jetzt seit gestern 66.800 Aufrufe. Mhm. Und bei YouTube Shorts hat es aktuell, ich glaube 16.000, oder? Shorts, ist ja unter Shorts. Mhm. 17.492. Mhm. Ja, das ist bei mir genau dasselbe. Ich habe das auch beobachtet. Ich habe auch jetzt vor kurzem dasselbe Video hochgeladen bei YouTube Shorts, bei TikTok und bei Insta Reel, ne? Ja. Und da sind das ähnliche Zahlen. Also TikTok, ich sag jetzt mal, geht durch die Decke so, ja. YouTube hält sich in Grenzen. Und bei Insta ist es aber ähnlich wie bei TikTok. Echt jetzt? Ja. Ist Insta, geht das viraler als YouTube, ja? Ja, also bei mir zumindestens, ne? Also das, ich kann ja mal gucken, das, man kann ja irgendwo nachgucken, ne? Ja. Gut, man muss dazu sagen, dass YouTube mit den Shorts ja gerade erst angefangen hat und sie natürlich auch dazu drängen, dass man Shorts hochlädt, weil man ja ab Februar das Ganze monetarisieren kann. Also man kann damit Geld verdienen, Werbeeinnahmen generieren. Und ja. Ich war ja wirklich fassungslos, als ich gesehen habe, was ich pro 1000 Aufrufe bei YouTube Shorts verdiene. Das ist Wahnsinn. Da bin ich raus mit meinem kleinen Kanal. Deswegen kann ich dir das gar nicht sagen. Ja, also ich weiß, dass es bei anderen YouTuber auch so ist, weil ich meinen Kollegen ihnen einen Screenshot geschickt habe, wo ich so lauter als lachen musste. Und er gesagt, hey, jo, ist bei mir genauso. Also ich verdiene tatsächlich. Jetzt kommt. Festhalten. Jetzt auf jetzt. Das Problem ist gerade, ich will es sagen, ich will es so geil ausdrücken wie möglich, aber ich habe meine Zahnarztbehandlung jetzt seit langem hinter mir. Ich habe meine Zähne komplett so machen lassen und richten lassen und bla bla. Und ich kann noch nicht so richtig gut sprechen in so bestimmten Lauten, komischerweise. Auf jeden Fall verdiene ich 4 Cent pro 1000 Aufrufe. Hammer. Ich hoffe, du gibst nicht alles auf einmal aus. Vor also. Steuer. 50% runter, 2 Cent. Geil. Aber tatsächlich benutze ich diese YouTube Shorts primär dafür, um, ich sag mal, neue Zuschauer zu gewinnen, also als Werbemittel. Reichweite generieren. Ja. Reichweite generieren, genau, das ist das Zauberwort tatsächlich, das ist ja auch vollkommen legitim. Und da hat das Video jetzt auch schon 12 neue Abonnenten geholt und das ist ja immer ein Selbstläufer, geht ja immer so weiter. Und das ist halt ganz gut, wenn man ein bisschen Reichweite generieren möchte, weil ich sehe nicht ein, dass ich dafür Werbung bezahle. Ich verbreite einfach meinen Content seit Jahren dann in kleinen Shorts oder auch mal in 60 Sekunden. Ich hoffe, YouTube setzt das noch ein bisschen hoch, weil in 60 Sekunden einen Short zu machen, wenn man zum Beispiel irgendeine bestimmte Sache ansprechen möchte und dazu jetzt nicht ein extra YouTube-Video produzieren möchte, sondern einfach nur ein kurzes Shorts-Video per Handy, ist in 60 Sekunden sehr knackig, ne? Ja, ja. Aber, ja. Nee, ansonsten, ja, wie gesagt, es ist so, zum Kotzen einmal ganz kurz. Ich habe ja vorne mir die Zähne begradigen lassen. Da hatte ich eine Zahnschiefstellung, weil ich mal auf die Fresse gefallen bin. Und da ist mir der Zahn so nach hinten. Das hat mich immer gestört. So gerade, wenn du so vor Kamera oder Fotos oder so weißt, das nervt. Ja. Und dann habe ich mir das so machen lassen hin und her. Aber ich habe seitdem nur Probleme. Also meine Zähne tun weh. Ich nehme jeden Tag Schmerztabletten. Muss jetzt unbedingt nochmal hin. Dann muss irgendwie, ist scheiße. Scheiße. Ja. Also, ja. Also, Schönheits-OPs sind nur mit Schmerzen verbunden. Aber dafür hätten wir für die Zähne, hätten wir zur Not ja ein Kantholz gehabt, ne? Also. Alle gleichzeitig begradigen und zwar in die nach hinten stellen. den einen schiefen Zahn anpassen. Ja, genau. Ja, aber es lächelt sich einfach wirklich. Also, es ist jetzt nichts Schlimmes gewesen, aber das hat mich immer gestört. Und da habe ich das halt machen lassen und da wurden halt vorne. Die Zähne auch so abgeschliffen und mal, also es wird wirklich eine, ich komme auf das dieses Wort nicht für ein langjähriger Prozess, also was heißt lang, also ich war, ich weiß nicht, 10 Sitzungen oder sowas, oder nee, halt war übertrieben, 5 Sitzungen, 3 Stunden oder so, ne? Uiuiui. Ja, aber es tut weh, also ich weiß nicht, irgendwas ist da noch nicht so richtig, muss da nochmal zum Zahnarzt dann hin, also das ist gerade nervig, so Essen und so, es ist im Moment noch nicht so spaßig. Nee, Zahnarzt ist immer oh, widerlich. Widerlich. Aber ich muss sagen, ich hatte früher immer, also ich kann nur Leute empfehlen, die jetzt zuhören, ganz kurz, fällt mir gerade ein, schießt mir in meinen Kopf. Du hast mir beim letzten Mal erzählt, dass wir jetzt schon mittlerweile über 400 Abonnenten bei Spotify haben. Ja, genau, richtig. Nice. Ist gut. Das ist, es ist mega, mega, mega, mega. Ich freue mich. Ja. Die meisten hören uns ja, interagieren noch nicht so ganz. Ich hatte, bei Facebook hatte ich auch keine Reaktion, obwohl ich das gepostet hatte. Hatte allerdings nur den Link geschrieben und neue Folge. Vielleicht ist das quasi ein bisschen untergegangen in der Chronik manch einen anderen, aber es scheinen ja ein paar Leute uns zu hören. Also von daher sprechen wir ja nicht nur alleine, ne? Da hört schon jemand irgendwo unser Podcast, ne? Ja, genau, richtig, genau. Ja. Zahnarzt, ganz kurz. Früher Zahnarzt habe ich immer mit vielen Schmerzen verbunden. Also während der Behandlung jetzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es von meinem Zahnarzt, von Ronny, mir erklären lassen. Die Spritzen sind ja, also die Narkosemittel haben sich also um Welten verbessert. Also man merkt ja so gut wie gar nichts, also ich merke gar nichts mehr. Und die eigentliche Spritze, wenn, ist auch so, also habe ich überhaupt kein Problem mit, weil es tut überhaupt nicht weh. Er hat es mir erklärt. Und zwar sind die Spritzen früher dicker gewesen zu heute. Und zwar hat das nicht einen technologischen Hintergrund, sondern früher waren die Spritzen, wurden wiederverwendet, wurden dann gereinigt, desinfiziert etc. und wiederverwendet. Und heute sind das alles Einwegspritzen und daher sind die dünner, weil die mussten dicker sein, weil die ja immer geputzt wurden, ne? Sonst würde das Material ja sicher abschubbern. Mhm. Dementsprechend sind die heute, die wiederverwendbaren, so richtig, richtig dünn, weil die dann nachher dann weggeschmissen werden. Deswegen sind die geiler geworden. Oh. Junge, Bildungspodcast. Ja. Aber das mit dem Zahnarzt habe ich ja auch hinter mir. Wusstest du, dass ich gar keine echten Zähne mehr im Gesicht habe? Nee, noch nicht. Jetzt weißt du es. Hast du Brücken und so ein Kram, so wie ich das habe machen lassen? Also ich habe ja vorne meine Schneidezähne, die drei oder was sind das, drei oder vier, die hat er, also wirklich, also ich habe ein Foto von gemacht, sehr eklig, so weit abgeschliffen, dass es nur streichhölzmäßig waren. Ja, nee, Implantate. Ja, okay. Genau. Ja, aber also, das Zähne ist heute, es ja. Ist wirklich Must-Have, was du haben musst. Das, und ich bin nur zum Zahnarzt damals gelaufen, weil ich eine Entzündung im Zahn hatte, ne? Weil die Wange wurde immer dicker und immer dicker und immer dicker. Und ja, dann haben die gucken natürlich nach, wo kommt die Entzündung her, was da los, was. Und dann stellt sich raus, ich habe Knochenschwund im Kiefer und steht da vor dir und sagt, ey, du hast jetzt eine Wahl, entweder wir warten jetzt, bis die Zähne jetzt ausfallen, lose werden und ausfallen. Oder wir machen gleich was und dann können wir Implantate setzen. Ja, dann sitzt du da. Junge, das, also, puh. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, raus damit. Weil wenn ich nachher keine Implantate setzen kann und muss irgendwie so ein Gebiss tragen oder so, das ist nicht geil. Und, nein. Na, jetzt habe ich einen kleinen Wagen im Gesicht, finanziell gesehen, so, aber. Ja, ja, arschteuer, ne? Ja, und so schnell wirst deine Zähne los, ne? Du gehst hin wegen einer Entzündung und kommst ohne Zähne wieder. So ungefähr, ne? Aber es ist ja so, guck mal, du sitzt ja auch vor der Kamera, wenn ich deinen Streams manchmal reingucke, hast du ja auch sehr nah an deinem Gesicht. Und wenn du jetzt Zähne hättest, also fühlt man sich einfach unwohl, wenn du einfach scheiße mit Zähnen im Gesicht aussiehst. So, ja, ne? Das ist so, ne? Das ist echt so. Und ich kann auch viele verstehen, die halt Angst da vom Zahnarzt haben hin und her und warten, bis irgendwann nichts mehr geht, Schmerzen und hast du nicht gesehen. Leute, geht hin, lasst euch beraten. Wenn ihr einen guten Zahnarzt habt, dann macht ihr das auch vernünftig mit Testnarkose. Also einmal den Stich merkt, ob ihr, wenn ihr jetzt Angst vor Spritzen habt oder so. Aber es holt euch irgendwann ein. Ich habe es jetzt nur aus Schönheitsdings gemacht, weil das da vorne schief war. Aber wenn die Zähne, es wird nicht besser, die werden irgendwann verfaulen und bla bla und in der heutigen Zeit, ich sag mal so, wenn du Politiker vergleichst in den 50er Jahren, was die für Zähne hatten, wie die da aussahen und heutzutage, es ist halt, Zähne sind halt ein wichtiger Schönheitsfaktor im Jahre 2023, zu Recht und macht es, wichtig. Ja, ja, vor allen Dingen ist es ja auch selbst fürs Ego so, ne, das... Ey, ja, wie gesagt, man lächelt auch mehr. Also man fühlt sich befreiter tatsächlich. Du kennst diese Leute, die so ein verkniffenes Lächeln machen oder die Hand dann immer vor dem Mund, wenn sie halt lachen müssen. Ja, ja. Und das machen sie ja aus Scham, ne? Nichts anderes ist das. Ihr seht es auch bei Monte. Nachdem er seine Zähne gemacht hat, war der nur noch am Grinsen. Das ist so. Ja, tatsächlich hat sich das komplett alles... geändert nach außen hin, ne? Ja, ja. Aber, hast du ein Thema? Ja, zwei sogar. Zwei. Oh, also, ich habe auch Thema. Gibt's ja. Wahrscheinlich überschneiden die sich, ne? Also. Weiß ich nicht, aber ich hätte meine Wette jetzt verloren, weil ich gesagt hätte, das ist ja kein Thema. Gut, dass ich nicht wette. Gut, dass Tipico die Druckverlust-Kategorie noch nicht eingeführt hat. Sonst hätte ich heute echt Geld verloren. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Also, wir können langsam anfangen. Was sagst du zu den Ballons, die Amerikaner abgeschossen haben. Was sagst du dazu? Ja, was ist da los? Ja, tatsächlich streiche ich das bei mir auch mal raus. Das habe ich durch China habe ich bei mir. Okay, Haken dran. Okay. Ich finde es krass. Also das finde ich wirklich krass, weil ich das erschreckend bedrohlich empfinde. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass das kein Wetterballon ist. Ja, da, also ja. Denke ich schon, also, ja. Die Chinesen sind immer putzig. Und ich finde die China also wirklich eine starke Bedrohung, weil China ja nicht so demokratisch aufgestellt ist wie zum Beispiel Amerika. Nee. Ja, da der alleinige Machthaber da schalten und walten kann, wie er will, und keiner kann ihn da irgendwie widersprechen, habe ich tatsächlich. Also ich sag jetzt einfach mal eine Aussage, wo ich fest und überzeugt bin, die nicht schön ist. Dass wir in einen Krieg reinsteuern und wenn es ein Weltkrieg wird, das ist meines Erachtens jetzt nur eine Zeitfrage. Bin ich fest von überzeugt. Ich hoffe immer noch, dass es ein Irrtum ist von irgendwelchen Wissenschaftlern, die irgendwelche Ballons vergessen haben. Es kann mal ein Zitat von einem Politiker, ich komme gerade nicht, wer es war, der sagte, Russland ist die linke Arschbacke, USA ist die rechte Arschbacke und Europa ist das Arschloch. Ja, ist ja auch so. Ja, weil wir sind mittendrin, so kleine Furchtstaat, bla bla bla, und wir verlieren irgendwie an allem. Also kurz um eine Frage zu beantworten, ich finde es, ein Spionageballon zeigt für mich als Laie immer, der auch Strategiespiele gespielt hat, so Aufklärungsflugzeuge, bla bla, um zu gucken, wie ist der mein möglicher baldiger Feind aufgestellt, wo greife ich am besten an. Das ist für mich immer so das Fazit, wenn man Spionageballons über fremdem Gebiet absetzt, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite, du kannst mir doch erzählen, was du willst, aber die wollten doch, dass die Dinger gesehen werden, weil Spionage geht heutzutage eigentlich anders, ne? Und nicht mit einem Ballon. Also. Ja, aber das ist ja, glaube ich, so ein Langzeitspionage-Ding. Der sollte ja eigentlich, der war ja schon länger dazu am Himmel und wurde durch Zufall entdeckt, ne? Ja, genau. Ich glaube nicht, dass die das wollten. Ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist der tatsächlich auch vom Kurs abgekommen irgendwie und sollte gar nicht entdeckt werden. Natürlich, über Satelliten meinst du jetzt, ne? Geht das Spionage einfacher? Zum Beispiel, genau. Ja, I don't know. Ich weiß nicht, was das soll. Ob es wieder eine Provokation ist, nervt mich einfach. Diese Scheiße mit diesem Russland-Ukraine-Krieg ist so nervig und so meines Erachtens so sinnloses Blutvergießen. Ja, ja. Und ich habe gestern getwittert, dass ich mich daran erinnert habe, in der Schule beim Geschichtsunterricht, wenn man so die Kriege so erzählt bekommt, wie was so zustande kam, um, sagen wir mal, den prominentesten, den wir so miterlebt, den Zweiten Weltkrieg, abgesehen vom Ersten jetzt mal den Zweiten Weltkrieg, was der weitaus schlimmere war, dann hat man sich doch als junger Mensch gefragt, ey, man konnte zugucken, wie der kleine Mann aus Österreich die Macht übernimmt, man konnte zugucken quasi, wie es da auf den Krieg zusteuerte, warum hat denn niemand was unternommen? Und heute im Jahre 2023 sehe ich das. Was soll ich denn machen als German Truck Driver, wenn jetzt die Regierung, wir gehen ja jetzt zwangsläufig, gehen wir ja in eine Militärproduktion, man überlegt, die Wehrpflicht wieder einzuführen und. Was wollen wir denn, was soll ich denn machen, wenn die jetzt dann sagen, okay, wenn jetzt Russland jetzt ein NATO-Gebiet angreift, dann sind wir auch rumlebums dabei und dann befinden wir uns im Kriegszustand. Aber ich kann es doch selber als einzelner Bürger nicht verhindern. Nee. Leider nicht. Und das wird damals 33, wo es angefangen hat, 1933, wird das ähnlich gegangen sein, dass viele gesagt haben, ey, wir wollen das eigentlich nicht, aber du kannst einfach nichts machen. So, es macht los. Ja. Und ich habe kein, ich will es nicht erleben, ey. Und ich wünsche es auch wirklich den nachfolgenden Generationen nicht, dass China und Amerika in Krieg geraten. Weil dann bebt die Erde, das kannst du glauben. Ja, ja. Das ist so, ne? Das ist, Junge, Junge. Ja, ich meine. Ein negatives Thema nach dem nächsten, ne? Das ist ja, also die Woche war, was die Negativität angeht, die war schon schlimm, finde ich, ne? Also, oder vielleicht habe ich das auch nur so aufgenommen, wo wir beim nächsten Thema waren. Du hattest Twitter angesprochen. Ja. Gronkh. Und, das ist ja Harry Potter, nehme ich auch raus, Junge, der macht das fertig. Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Liebe Zuhörer, wir müssen euch abholen. Also, Harry Potter kennt ihr ja sicherlich alle aus den Romanen und die Dame, die das damals mal in den 90ern geschrieben hat, heißt Jay, wie hieß die nochmal? J.K. Rowling. Genau. Und die ist ein, ich weiß nicht, ob du da ein bisschen mehr informiert bist, ich habe kurz versucht, mich reinzulesen, damit ich überhaupt verstehe, was das Problem ist bei den Menschen. Die ist wohl ein bisschen transfeindlich oder so. Mhm, genau. Ne? Und so. Genau. Und jetzt kommt das neue Spiel Hogwarts Legacy raus. Und einer der bekanntesten Influencer in Deutschland und Twitch-Streamer ist Gronkh, falls ihr ihn nicht kennt, so heißt er. Und ist wirklich, ich glaube, einer der, wo ich sagen würde, der hat so gut wie nie Feinde. Nee. So Gronkh kann man nicht böse sein. Und einfach. Der Erfinder der Let's Plays letzten Endes. Ja, so. Genau, der hat immer noch, der ist in unserem Alter, glaube ich, und der hat echt krasse Zuschauerzahlen immer. Ja. Kontinuierlich, Wahnsinn. Und der spielt halt nur Spiele, in Anführungsstrichen, und da gucken ihn halt zigtausende, 20, 30, 40.000 Leute immer zu. Und der hat in einem Stream gesagt, korrigier mich, Rainer, der hat in einem Stream gesagt, dass er dieses Spiel Hogwarts Legacy spielen wird, obwohl die LGBTQ-Bubble und Transgender-Leute und wie alle heißen da, sagen, dass man das Spiel boykottieren sollte, weil die Erfinderin von Harry Potter halt transfeindlich wäre. Ist das soweit richtig? Ja, er meinte also, dass ihm ist die Person J.K. Rowling halt total egal. Es geht hier letzten Endes ums Zocken. So. Und damit haben sie ihn praktisch, das war ein gefundenes Fressen für die Twitter-Bubble, und da haben sie ihn praktisch in die transgender-feindliche Schublade geschoben. Gerade Gronkh. Also das wird schon schwierig, in meinen Augen. Also völlig übertrieben. Ja. Also, ich habe meine Freundin letztes Jahr, es gibt auch dieses Harry Potter Theater in Hamburg, die Aufführung, geht glaube ich 6 Stunden. Die habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt und mir ist jetzt das gerade mal aufgefallen, weil die argumentieren ja so, dass es ihm nicht egal sein kann, weil sie halt eine Meinung vertritt und alles, was mit Harry Potter zu tun hat, gehört dann quasi auch boykottiert. Mhm. Ich bin aber ganz ehrlich auf Gronks Seite, weil mich interessiert diese Frau auch nicht. Also wirklich nicht. Nee, mich auch nicht. Du kannst doch auch so nicht leben, dass du alles hinterfragst, was irgendjemand irgendwann mal erfunden hat, was 20 Jahre später oder 30 Jahre später immer noch da ist und du einfach, sagen wir mal Star Wars. Mhm. So, Star Wars auch in den 70ern. So, und wenn der jetzt, keine Ahnung, nur mal jetzt dahin gesprochen, Pädophiler war, was irgendwann rauskam, darf ich dann keine Star Wars Filme mehr gucken? Ja, das geht doch nicht. Ich finde das auch ein bisschen übertrieben so, und ich finde das Thema Transgender sogar sehr anstrengend, weil, ey, warum muss man das zum Thema machen? Leben und leben lassen, ja, das kann doch nicht so schwer sein. So, warum? Ist dir noch nie aufgefallen, dass die Leute, die für die größte Toleranz auf die Straße gehen und was weiß ich, die größten intoleranten Menschen sind mittlerweile? Das glaube ich nämlich auch. Und wo ich auch sicher bin, ist, dass die Leute, die am lautesten geschrien haben, nicht mal Transgender sind. Ja, also ich verstehe es einfach nicht. Ja, da gab es doch diesen Shitstorm mit der Polizeiwache jetzt hier in Deutschland. Das habe ich nicht mitbekommen. Erzähl. Das hast du nicht mitbekommen. Da fällt mir ein Ei aus der Hose. Es ist ein, ach Gott, warte mal, war jetzt eine Frau und dann Mann oder Mann und dann Frau? Wie war denn das? Also ich glaube 17 war er und der war verschwunden. Und die Polizei, ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, welche das war, hat getwittert, dass sie nach einem 70-jährigen Jungen namens Jan oder was er hieß, sage ich jetzt einfach mal, suchen und hatten dann auch die Bemerkung hintergemacht, dass er sich als Transgender fühlt oder irgendwie so. Und die Bubble hat dann einen Shitstorm losgetreten, weil die Polizei nicht darauf Rücksicht genommen hat, dass er sich mittlerweile als Frau fühlt. Mhm. Aber die Polizei kann erstens A nicht wissen, in welcher Woche er sich als welches Geschlecht fühlt. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, brechen die einfach nur quasi, wenn er eingetragen ist als Mann, ist er ein Mann. Und da geht es auch nicht um irgendwelche Geschlechterverteilung, sondern es geht darum, dass sie diese Person finden. Mhm. Aber dann die Polizei, um Shitstorm zu überfallen, die sich ja dann noch öffentlich bei Twitter dafür entschuldigt hat, dass sie aber nicht wussten, dass er sich jetzt gerade als Frau fühlt. Da frage ich mich, in welcher Zeit leben wir hier eigentlich mittlerweile? Ja, das ist, also wenn ich das schon wieder höre, da geht mir die Hutschnur hoch, ganz ehrlich. Ja, also ich weiß es nicht. Es ist wirklich, wie wir schon gesagt haben, ich finde es, zum Beispiel das Gendern. Ich gender nicht. Ich sehe es, ich mache es nicht. Ich will es nicht. Und die Leute, die gendern, sollten aber auch so tolerant sein und sagen, Leute, die nicht gendern wollen, die gendern halt nicht. Genau. Und ich, tut mir leid, ich bin halt der Auffassung, es gibt zwei Geschlechter der Geburt und dass sich dann was ändern kann, dass man sich vielleicht fühlt, weil die Sexualität sich verändert und dann sich als Frau fühlt oder als, weiß ich nicht, einer der 50 Geschlechter, die es angeblich jetzt irgendwo noch gibt, okay, mag ja sein, das stört mich ja gar nicht. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, er fühlt sich jetzt als Fuchs und er möchte gern ein Fuchs sein, dann ist er meinetwegen ein Fuchs. Das ist mir egal. Genau dasselbe habe ich gestern im Discord gesagt. Ich habe nur, anstatt Fuchs habe ich das Beispiel Schraubenzieher genommen. So, ich weiß, das ist wieder böse. Ne? Da habe ich gesagt, ich sag, wenn du jetzt sagst, du fühlst dich als Schraubenzieher, dann wirst du von mir so angequatscht und dann ist das gut. Ich sag, da diskutiere ich überhaupt nicht. Weil im Endeffekt bleibt er trotzdem ein Mensch mir gegenüber. So. Ja. Und das ist das, was man respektieren sollte und nicht die Ausrichtung, die er hat oder die Hautfarbe oder was weiß ich was. Ich verstehe das nicht. Es bleibt Mensch. Punkt. So, und deswegen finde ich die Diskussion auch völlig Quatsch und völlig überzogen. Und ich weiß, dass jetzt kriege ich wieder von dem einen oder anderen bestimmt wieder einen bösen Kommentar, aber es ist halt nun mal so. So, das vielleicht liegt es an meiner Generation, ich weiß es nicht, ja, aber ich empfinde das so, dass man einfach nur den Gegenüber respektieren sollte und nicht das, was er darstellt. Bums. So. Ja, ich habe auch überlegt, ob es jetzt tatsächlich so ein Generationskonflikt ist, weil wir jetzt ja nun in den 40ern stecken. Ich mit Mitte 40, du Ende 40. Ja. Sozusagen. Und dass man vielleicht da vielleicht nicht mitgehe. Ich würde gerne, ich möchte gerne weltoffen bleiben und ich möchte auch gerne modern bleiben. Mhm. Aber für mich ist Mann und Frau, und wenn ich zum Beispiel höre, dass auf Männertoiletten OB-Automaten aufgestellt wurde, weil auch Transgender-Männer menstruieren können, Menstruationsblutungen bekommen können, da fehlen mir dann wirklich jegliche Worte, weil es ist ja anatomisch gar nicht möglich. Meines Erachtens. Stimmt. Wenn eine Frau zum Mann sich hat und sie hat aber unten noch ein weibliches Geschlecht, dann kann sie ja auch noch. Ja, genau, das wollte ich gerade erklären, darum geht's. Ja. Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Alles gut. Also das. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich hatte das anders, aber ich habe es mir gerade selber nochmal erklärt im Kopf. Mhm. Dann ist auch okay. Und es stört mich ja auch gar nicht, wenn da jetzt ein OB-Automaten ist. Aber weißt du, was mich stört, ist, wenn man mich in meinem Leben beschneiden möchte, in Form von wie ich habe zu sprechen. Mhm. Da habe ich gleich auch noch was zu. Ja, wenn mir jetzt jemand gegenübersteht und er sieht für mich aus wie ein Mann, aber er ist jetzt gerade als Frau oder fängt gerade an, sich umzuoperieren, dann muss halt der Hinweis kommen, ich bin eine Frau, ich werde gerade zur Frau mit Hormonbehandlung, mit Operationen hin und her, dann ist das für mich auch okay und dann ist es auch eine Frau. Ja, ja. Aber es gibt ja Leute, die dann eigentlich wirklich böse sind, wenn man das nicht von vornherein gleich erkennt oder drauf eingeht. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn jemand im falschen Körper geboren ist. Da glaube ich auch dran, dass halt in DNA-Strängen irgendwas schiefgelaufen ist. Und das, ne, das ist ja, glaube ich, auch erwiesen, dass das passieren kann. Und dann ist es ja auch gut, dass heutzutage die Möglichkeit besteht, das Geschlecht zu wechseln. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man sich wöchentlich jetzt wechseln kann. Ich bin morgen ein Tier, ich bin morgen eine Frau, morgen ein, keiner, sie und Xi. Und da bin ich raus. Da habe ich keinen Bock drauf. Mache ich nicht. Nee, ich auch. Ich bin da auch draus. Also das ist, weil mir das einfach, ich glaube, ich sag jetzt mal, auf meine alten Tage ist mir das einfach zu anstrengend und ich habe da auch keinen Nerv drauf. So, wie gesagt, im Endeffekt unterhalte ich mich mit einem Menschen. Bums. Ja. So, und das ist das, was zählt. So. Und was hast du denn noch dazu? Weil du gerade sagtest, da hast du noch was? Mit Wörtern, die man sagen darf und nicht mehr sagen darf und so. Ne? Oh, da hat ja die Wörterpolizei hat doch wieder Gas gegeben. Ne? Die hat wieder Gas gegeben und hat gesagt. Was gibt's denn jetzt? Was darf ich jetzt nicht mehr sagen? Jetzt kommt's. Mumie darfst du nicht mehr sagen. Ja, jetzt kommt's. Das ist, weil die Gewerkschaft der Mumien gesagt hat, das ist zu. Das heißt oder mumifizierte Person, ja. Und ach komm, jetzt hör auf. Wer? Ich hab keine Ahnung. Welche Mumie hat sie? Guck mal, wer hat denn da am Käfig gerüttelt, dass da wieder so eine Scheiße ist? Ich weiß es nicht. Warum müssen wir denn so sein? Was ist denn los? Ich habe keine Ahnung. Also die deutsche Sprache geht vor die Hunde, sage ich dir so, wie es ist. Das ist so. Schlimm. Es ist schlimm. Es ist ja schon manchmal freut man sich ja darüber, dass es Menschen gibt, die noch einen geraden Satz sprechen können. Ja. Ja, das ist heutzutage auch nicht mehr so. Nee, das stimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt froh, dass jetzt, also hast du das mit ich wollte eigentlich noch auf die Verkehrs, also wir kommen noch auf Maut und so ganz, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst ist die Stunde gleich wieder rum. Gott, deswegen. Hast du das mitbekommen mit dem Dorf Ulpe oder wie es heißt? Ich weiß nicht genau, hilf mir. Das Dorf, ich glaube es heißt Ulpe, hat 500 Einwohner. Mhm. Das, hast du das nicht mitbekommen, Alter? Ich überlege gerade, ne? Ich habe nicht. Das ist unfassbar. Pass auf, dieses Dorf hat 500 Einwohner und hat kaum Verkehrsanbindung. Anbindung ist weit ab vom Schuss, ist so ein kleines ländliches Dörfchen, 500 Einwohner. Okay. Und hat so ein kleines Industriegebiet, beziehungsweise was da ausgebaut wird. Und dort wurde jetzt angekündigt, wird so eine Flüchtlingsunterkunft gebaut mit 400 Flüchtlingen, junge Männer. Oha. Auf eine Einwohnerzahl von 500 Dorfbewohnern. Kriegt da jetzt jeder seinen Flüchtling oder was? Das ist wirklich ein Absurdum, nicht mehr zu sagen, weil es hat folgenden Grund, die Dorfbewohner sagen selber, hier ist nichts los, die können nichts machen hier, die haben keine vernünftige Verkehrsanbindung. Die sitzen dann 400 Leute eingepfercht in ihrer Flüchtlingsunterkunft, meist junge Männer, und haben Langeweile. Und was dann passiert, kann man sich doch schon mal ausrechnen. Und dass die Probleme davor programmiert sind, das kann man sich doch wirklich an den Fingern abziehen, wie lange das dauert. Aus Langeweile entsteht Blödsinn. Genau. Und die können dort halt nichts machen. Da gibt es halt nicht, wie ich sag mal, in so einer Großstadt, wo die sich verteilen können, bla bla. Die sind dann alle auf einen Haufen und dann strömen da 400 und die laufen dann in Gruppen da rum und dass dann ein Unwohlempfinden dann stattfindet, ist ja wohl ganz klar. Und diese Dorfbewohner, die gehen jetzt da auf die Barrikaden, was ich absolut nachvollziehen kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass man was gegen Flüchtlinge hat hin und her. Aber dass unsere Integration und Flüchtlingspolitik stark verbessert werden sollte, das sehen wir ja allein an den Nachrichten, wo jetzt auch wir einen Integrations- bzw. einen Minister haben, der für die Abschiebung etc. da ist, damit das auch mal passiert. Weil Menschen, die ja nichts zu suchen haben und hier auf Deutsch gesagt Scheiße bauen und die nicht abgeschoben werden, das muss geändert werden. Das ist ja, eine Katastrophe. Absolut. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze da in so großen Massenunterkünften als Flüchtling und das sind alles Dorfbewohner, die alle Eigenheimbesitzer etc., sage ich mal, so ein kleines Dorf ohne vernünftige Verkehrsanbindung, ja, was soll ich den ganzen Tag da machen? Ja. Ja, wir reden ja nicht von Wochen, wir reden ja von wahrscheinlich längere Zeit. Naja. Und dass dann denn die ersten Reibereien und die kommen halt aus einer anderen Kultur, die haben ganz anderes Verständnis für manch andere Werte, die, ich sag mal, der deutsche Ländliche halt nicht hat. Und das eskaliert da, das sage ich dir so, wie es ist. Ja, das denke ich auch. Und da frage ich mich wirklich, wie weltfremd ist eigentlich unsere Politik? Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, was da los ist. Sehen wir ja in Berlin. Berlin kommt heute um 20.05 Uhr auf Welt, der Untergang der Hauptstadt. Irgendwie, weil in Berlin läuft ja so gut wie alles falsch. Ja, aber das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Ja, genau, das ist halt das Problem. Und wir haben da jetzt eine Regierung, die auch die Probleme nicht anpackt. Und diese Hauptstadt, da ist ja, es ist so, dass zum Beispiel auch Richter, habe ich im Trailer gesehen, ein mildes Urteil lieber sprechen, um ein längeres Gerichtsverfahren zu vermeiden, weil die einfach keine Leute haben und überlastet sind. Und dann sprechen sie lieber ein mildes Urteil, damit das abgehakt ist. Das kann doch alles nicht wahr sein. Hinterzieh ja. Du mal Steuern, was meinst du, was dann los ist? Oder den GEZ zahl mal deinen Beitrag nicht, was meinst du, was dann los ist? Ja. Dass hier einiges falsch läuft, ist ja wohl, es ist ein Absurdum. Und ich sag dir so, wie es ist, also, dass das ein Nährboden für die Rechten ist, müsste ja wohl jedem klar sein. Und ich finde halt immer so ein bisschen erschreckend, dass in der heutigen Politik nicht ein, irgendwie meines Empfindens nach, nicht ein Ansatz ist, dass unsere Kultur auch weiter bestehen darf. Nee, also unsere Werte. Das glaube ich, wird so oder so schon seit Jahren so nach und nach ausgemerzt. Ne? Aber da mache ich mir schon gar keinen Kopf mehr drum. Das ist so. Also da bin ich auch fest von überzeugt, dass die Deutschen eigentlich gar keine Kultur mehr haben, schon lange nicht. Ja, wird halt, ja, haben ja die Leute da, wenn sie da die Linken da wählen, da, ich glaube in Berlin sind die ja mit den Grünen, haben sie auch selber Schuld. Ja, na klar. Und ich habe halt echt ein Problem damit, wenn zum Beispiel der Weihnachtsmarkt nicht mehr Weihnachtsmarkt heißen darf, sondern Wintermarkt umbenannt wird, weil zum Respekt an anderen Religionen und auf Nachsicht für andere Religionen, also entschuldige mal, das ist doch auch unser Kulturkreis hier. Ja eben, genau. Tu mal auf den Bosporus und sag mal, dass die halt irgendwelche, alten Traditionen da abschaffen, weil jetzt ein paar Deutsche eingereist sind und da wohnen wollen. Ja, einfach so aus Respekt den Deutschen gegenüber. Ja, also es kann ja wohl nicht sein. Ey, die Türken sind super lieb da, wenn man in der Türkei Urlaub mal war und ich bin da so gerne, aber da werden die dann sagen, du hast doch wohl den Arsch offen, dann verpiss dich. Ja, genau. Ach, scheiße. Nee, also wie gesagt, mit den Dings, ich hoffe, dass das dann nicht eskaliert mit China und USA, um da nochmal zurückzukommen. Ja. Da ist ja schon lange ein bisschen Probleme. Ja, gerade so was Taiwan angeht und so, ne? Das, ja. Die wollen ja mit Biegen und Brechen wollen die Taiwan zurückhaben. Ne? Und die Taiwanesen, die haben jetzt schon aus Angst die Wehrpflicht erhöht von 4 Monate auf 1 Jahr. Ne? Ja. Wir sind wirklich in, die Welt ist wirklich in einen Unruhepol gekommen. Das macht einen schon ein bisschen ängstlich. Der Verkauf von Armbrüsten ist übrigens auch sehr rasant gestiegen. Oha, was? Ja, also ich habe mir jetzt keine zugelegt. Ich werde mir irgendwann eine zulegen. Es gibt einen YouTuber, der testet so Waffen und so ein Kram. Ach du Scheiße, dieser Idiot. Sag mir nicht, wie heißt der? Ach, weiß ich nicht, der hat so eine Glatze, der auch so, ja, sein Content besteht, glaube ich, daraus mit, auch so Armbrüste zu testen und sowas. Ich kann, ich habe den noch nie geguckt. Der Typ, der schürt nur Angst, Alter. Ja, und der verkauft die ja auch. Der importiert die in großen Stil und verkauft die. Da habe ich jetzt einen Fernsehartikel gesehen von dem. Und da kam LKW komplett mit Armbrüsten, und zwar welche auch mit so einem Magazin, dass du mehrfach hintereinander schießen kannst. Mhm. Und diese ganze LKW-Ladung war schon wieder verkauft. Verrückt. Junge, Junge, Junge. Unglaublich. Unglaublich. Ich komme auch nicht auf den Namen, aber ich glaube, das ist der Typ, der auch gesagt hat, wir kriegen Blackout und wir müssten uns jetzt alle aufmunitionieren hier. Und so, der war das? Ah, okay. Ich glaube, der war das, ja. Naja, das, Junge, der ist so anstrengend. Das, vor allen Dingen frage ich den jetzt, wo ist denn der Blackout? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Ja, das haben sie gut gelöst. Die haben endlich mal vernünftig, also die Politik hat mal schnell gehandelt, ne? Aber lass uns mal kurz jetzt zum Straßenverkehr kommen. Okay. Da habe ich mal was rausgesucht. Okay. Pass auf. Da ja unser Wissing heißt ja unser Verkehrsminister jetzt aktuell, richtig? Ja. Genau, der Herr Wissing möchte ja gegen viele Stimmen den Straßenausbau im Schnellverfahren möchte sich durchsetzen und den Straßenausbau ausbauen. Ja. Es soll ja mehr auf Schiene etc. Und er sagt, wir müssen den Straßenausbau und zwar schnell voranbringen. Bin ich auf seiner Seite. Mhm. Ja, er will zum Beispiel auch Straßen oder Autobahnen 6, 8 oder sogar 10-spurig ausbauen. An Ballungsgebieten. An großen Knotenpunkten. Okay. Also 10 Spuren auf beiden Seiten irgendwie. Ja, ja, ja. Die brauchen genau in Hamburg schon für 3 Spuren 10 Jahre. Was ist da los mit ihm? Ja, und das soll halt schnell laufen. Mhm. Man muss sich einfach mal gucken, die Transportleistung auf der Straße. Ich habe das mal rausgesucht. Also seit dem Jahr 2004 ist die Transportleistung im Güterverkehr auf der Straße tendenziell gestiegen. Im Jahr 2000, also 2000 ist 23 Jahre her, belief sich die Transportleistung im Straßengüterverkehr noch auf etwa 346 Milliarden Tonnenkilometer vor 23 Jahren. Mhm. Vor 2 Jahren, also im Jahre 2021, waren es fast 506 Milliarden Tonnenkilometer, also fast das Doppelte schon. Hammer. Und jetzt muss man sich halt überlegen, dass quasi der Straßenausbau ja massiv nicht weitergeführt wurde. Das heißt, daher haben wir ja, sind wir ja auch Staudeutschland und Baustellendeutschland und bla bla bla, weil sich die Tonnenkilometer ja fast verdoppelt haben, fast verdoppelt, und die Straßen einfach so geblieben sind. Nur manchmal sind sie dreispurig ausgebaut worden etc., aber du weißt ja, wie lange das dauert. Ja, genau. Und deswegen funktioniert ja auch einfach nichts. So, und dann wurde noch die Bahn radikal alles gekürzt, zweigleisige auf eingleisige zurückgebaut und. Ja, wie soll es denn funktionieren? Na, wie soll es funktionieren? Das frage ich mich auch. Genau. Und hier habe ich noch Lastkraftwagen sind die am stärksten genutzten Landverkehrsmittel im Güterverkehr in Deutschland. Der Anteil von LKWs an der insgesamt, der Anteil von LKW, bevor wieder einer so weicht, kann sein, nicht LKWs, sondern LKW. Der Anteil von LKW an der insgesamt erbrachten Transportleistung im Güterverkehr belief sich im Jahr 2021 auf rund 72,3%. Oh. So, und dann kommen noch ein paar Prozent dann die Bahn und dann noch ein bisschen die Binnenschifffahrt. Mhm. So, und wie wollen die denn das so runterschrauben, das als auf die Schiene? Wie soll es funktionieren? Das geht nicht. Jedenfalls nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Das funktioniert doch alles gar nicht. Also, na klar, ich bin ja auch dafür, ich bin ja so ein Befürworter, ne, der sagt, dass wir einiges auf die Schiene umlegen müssen, weil wir sonst gar nicht mehr zurechtkommen. Aber das geht nun mal nicht von heute auf morgen. Nee, aber du musst auch am Ball bleiben, damit du wettbewerbsfähig bleibst. Ja, genau. Du kannst ja nicht als Deutschland sagen, wir gehen alles auf die Schiene, dann bleibt es erstmal so, wie es ist und wir bauen jetzt erstmal 20 Jahre die Schienen aus. Bis dahin sind wir Entwicklungsland geworden und alle anderen, die dann trotz Umwelt-Blablabla-Kriterien trotzdem weiter ausbauen, Die sind auf der Gewinnerseite und Deutschland wird, ja, wir schaffen uns nach, das hatten wir im letzten Ding schon, wir schaffen uns echt ab, das ist echt erschreckend. Ja, das ist ja das, was ich sage. Das, also, es ist schwierig, ne? Das, und wirtschaftlich wird es auch immer weiter bergunter gehen. Das ist so. Also, wer sich heutzutage noch hinstellt und sagt, ey, wir sind eins der wirtschaftsstärksten Länder der Welt und so, ja, bla, bla, bla. Das ändert sich schon seit Jahren und das nach und nach. Ja, massiv. Massiv. Und das ist halt wirklich echt krass. Und da ist dann auch kein Geld mehr. Also, guck mal, wir haben jetzt ja gehabt, die DHL hat ja jetzt gestreikt, die Post. Ja. Für mehr Lohn und bla, bla, bla. Und ich habe das Video wieder nicht geschafft, aber wenn du jetzt mal schaust, und ich meine das auch gar nicht abwertend gegenüber Reinigungskräften, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal angesprochen habe, aber es kann doch nicht angehen in diesem Land. Diese Ungleichverteilung, ein LKW-Fahrer, eine Reinigungskraft, die wirklich wichtig ist und einer der Jobs, die kaum einer machen möchte und meinen größten Respekt hat. Aber jetzt nur einfach mal, um die Zahlen zu vergleichen. Du kriegst heutzutage eine vernünftige Reinigungskraft nicht mehr unter 20 Euro die Stunde. 15 bis 20 Euro musst du bezahlen für eine Reinigungskraft. Ja. Und ein LKW-Fahrer fährt für Mindestlohn. 12 Euro irgendwas. Der aber täglich seinen Führerschein riskiert, weil du kannst auch mit dem LKW über rote Ampel fahren, ist auch dein Job los. Richtig. Und dein Privat kannst du auch nicht fahren. Dann die ganzen Regularien, damit du überhaupt diesen Führerschein behalten darfst. Dann musst du erstmal Geld ausgeben, damit du überhaupt einen Führerschein bekommst. Dann die Ungleichbehandlung, die schlechte Behandlung, dann die Einbußen im Privatleben, wenn du Fernverkehr fährst und bist nur am Wochenende zu Hause und. Mhm. Warum soll denn jemand diesen Job noch machen? Wir laufen darauf hinaus, dass LKW-Fahrer alle verarmen. Ja, das ist halt wirklich so. Ja, weil die Lohnnebenkosten so stark gestiegen sind, dann nützen uns diese scheiß Mindestlohn auf 12 Euro und irgendwas gar nichts. Wir sind irgendwann als LKW-Fahrerinnen und Fahrer die Ärmsten in Deutschland vom Einnahmen her. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das interessiert niemanden. Es interessiert irgendwie niemanden. Das ist Wahnsinn. Nee, das wird erst dann die Leute interessieren, wenn die Regale leer bleiben. Aber warum interessiert das denn die eigenen Fahrer nicht? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich sage das ja auch immer wieder, auch in meinen Streams, wenn einer reinkommt und fragt, ey, ich würde gerne LKW-Fahrer werden, dann fange ich genau damit an, dass er halt nichts verdient und er sollte sich das echt überlegen, was er da macht. Und ich find's traurig, ne? Das ist so typisch, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber das Hinnehmen, weißt du, einfach Klappe halten, es wird schon irgendwann. So, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das wird gar nicht. Also, puh. Ich bin ja darauf hingewiesen worden von der Facebook-Seite. Ich bin Berufskraftfahrer in, habe Respekt verdient. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Da wurde ich drunter verlinkt, weil er sich furchtbar drüber aufgeregt hat, dass seine Petition, die er beim Deutschen Bundestag eingereicht hat, von den LKW-Fahrern irgendwie, da wird nicht mitgemacht. Nee, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe das nicht. Und da habe ich dann auch Werbung zugemacht. Und zwar guck gerade, wie viele haben das jetzt unterzeichnet. Ich kann es gerade nicht sehen, aber ich suche gerade den Beitrag von ihm raus. Hat er den gelöscht oder was? Nee, das kann nicht sein. Da postet er so viel, um Gottes Willen. Wo ist denn der? Warte mal. Auf jeden Fall hatten da von diesen. Warum finde ich denn diesen Beitrag nicht? Ah, da, warte mal. Er hat geschrieben, eigentlich schwach und enttäuschend. Über Monate habe ich beobachtet und zugehört, wie sich Lastkraftwagenfahrer über den Parkplatzmangel ärgern und aufregen. Also da ging es um eine Petition, um den Parkplatzausbau für LKW-Fahrer schnell und massiv zu erhöhen. Mhm. Hat er die Petition eingereicht beim Bundestag. Daraufhin habe ich im November eine Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht und sie ist am Dienstag diese Woche vom Ausschuss eröffnet worden. Bisher haben 585 Unterstützer unterschrieben, denen ich auch sehr dankbar bin. Aber wo ist der Rest der ständig heulenden und meckernden Fraktionen? Wo sind diejenigen, die für Veränderungen kämpfen wollen und unterstützen wollen? Es scheint ja doch nicht so schlimm zu sein, was das Parken betrifft. Ihr könnt euch komischerweise alle bei Facebook, Instagram und Co. registrieren, aber um eine Petition zu unterschreiben, ist das nicht möglich, wie in einigen Kommentaren zu lesen. Hier spiegelt sich genau das wider, was die Gegner von LKW und Lastkraftwagenfahrern immer sagen. Kein Zusammenhalt, kein Miteinander und keine Eier in der Hose. Richtig. Da bin ich enttäuscht. Dass ich enttäuscht bin, geht den meisten am allerwertesten vorbei, aber dass das Image des Lastkraftwagenfahrers bestätigt wird, sollte euch nicht egal sein. Man kann noch bis zum 21.02. zeichnen, wenn das Thema tatsächlich wichtig ist, bla bla bla. Der Jörg Schwertfeger, genau, der war das. Also nur 585 komisch, ne? Leute haben das. Das ist unfassbar. Denen ist das alles scheißegal. Die machen alle ihre eigene Suppe. Das ist unfassbar. Ja. Ich begreife das nicht. Ich begreife das wirklich nicht. Unglaublich. Also gefühlt heulen ja 100-mal mehr Leute rum. Ja. Hm. Aber keiner ist in der Lage, da diese Petition zu unterschreiben und das Ganze mal zu unterstützen. Und ich verstehe es einfach nicht. Es hat dann auch damit was zu tun, dass man einfach kein vernünftiges Geld verdient in diesem Job. Eher im Gegenteil, wir verdienen effektiv jedes Jahr weniger, weil alles andere wird teurer. Und ich weiß nicht, warum das keiner begreift. Und da sind auch die Speditionen auch mit dran schuld. Warum halten die Speditionen, also warum wird denn verlangt von den LKW-Fahrern, dass die hier eine Demo nach dem anderen irgendwie aus dem Boden stampfen? Das schaffen die nicht. Das müssten, wenn, Spediteure machen, die sagen, hey, wir finden keine Fahrer mehr, unsere Fahrer müssen auch irgendwo Geld verdienen, wir können denen nicht mehr zahlen, weil die Frachtmarge so niedrig ist etc. Und die Spediteure müssen doch mal anfangen zusammenzuhalten und zusammenarbeiten und zu sagen, hey, wir streiken. Wir streiken irgendwann, auch wenn ihr es uns verbietet. Wollt ihr machen, uns alle ins Gefängnis stecken? Ja, eben. Dann fühle ich mich mal unwohl und bleibe einfach stehen auf dem Standstreifen. Ja. So. Ist ja meine Sache. Also ich finde, da muss irgendwann mal was passieren, weil für das Geld, für das wir arbeiten, da, wie gesagt, arbeitet keine Reinigungskraft mehr für. Nee. 15 bis 20 Euro, also 20 Euro pendelt sich das ein, eine Reinigungskraft. Der LKW-Fahrer für 12,50 Euro. Ja, das ist ja das, was ich sage. Dann gehe ich doch lieber als Ungelernter aufs Lager und helfe da aus und krieg dasselbe Geld als gelernter Berufskraftfahrer. Das musst du dir mal überlegen. Das musst du dir einfach überlegen. Und genau. Der Beruf und mit den ganzen und der Verantwortung und den ganzen Sachen, die man da auch zu tun hat und lange Arbeitszeiten und bla bla bla. Und es interessiert, also es ist eigentlich nicht in Worte zu fassen, warum das eigentlich allen so am Hintern vorbeigeht. Ich verstehe das auch nicht. Also mir geht es nicht am Hintern vorbei. Ja, weil wir selbst betroffen sind. Ja, klar. Weil wir selbst betroffen sind, aber vom rein logischen Menschenverstand verstehe ich einfach nicht, warum seitens Gewerkschaft, Politik, den Verbänden, warum da nichts passiert. Ich check das nicht. Ich sehe jetzt gerade so bei Tinker auf der Facebook-Seite zum Beispiel, hat sie ein T-Shirt an, wo hinten drauf steht, wer rettet die Lieferkette? Ich bin es, ihre LKW-Fahrerin, ob Kraftfahrerin oder Kraftfahrer, wir sind Tag für Tag unterwegs und sorgen dafür, dass alles in Ordnung kommt. Aus hingehört, ob Stau, Vollsperrung, schwierige Witterungsverhältnisse, bitte geben, wir geben alles, um unseren Job gut zu machen. Doch wir sind nicht der blöde LKW, der vor euch mit 65 km/h über die Landstraße eiert. Wir könnten schneller, dafür dürfen wir nicht, bla bla bla, hat sie so einen riesen Text geschrieben. Aber es nützt doch nichts, wenn wir uns dann solidarisieren und dann bei Facebook hat sie 447 Kommentare, 347 Mal geteilt. Davon wird der Beruf, also es ist wichtig, was sie da macht, aber das machen wir seit Jahrzehnten, immer solche Posts und irgendwelche T-Shirts und irgendwelche Hymnen, die wir dann anpreisen und bla bla. Aber davon wird sich die Politik nicht rühren. Nee. Da passiert nichts. Kannst du noch fünfmal solche Sachen machen. Das ist, ich find's schlimm. Aber es ist diese Katastrophe. Ja, absolut. Und das ist tatsächlich so, wenn die Lieferketten irgendwann, und wir gucken ja darauf hin, irgendwann brechen die Lieferketten zusammen. Ja. Weil, wo sollen denn die Leute herkommen, die diesen LKW fahren? Da wird aber lieber diskutiert, ob der türkische Führerschein anerkannt wird. Es ist geisteskrank. Ja, guck mal, es gibt so ein geiles Video, das habe ich gesehen, da ist Herr Lindner irgendwo in irgendeinem Ausland, in irgendeiner, es sah aus wie so eine Hochschule, muss irgendwo südlichen Raum sein, ich weiß nicht genau, wo es war. Und da fragt er auf Englisch die im Hörsaal Anwesenden, das sind, glaube ich, Studenten im Ausland, weit, weit weg von hier, um für Fachkräfte zu werben. So, jetzt pass auf. richtig peinlicher Moment. Und dann fragt er in diesen Hörsaal rein, wo die ganzen Männer und Frauen da sitzen, diese Studenten. Wir laden sehr gerne Fachkräfte ein, in unserem Land zu arbeiten und gutes Geld zu verdienen und bla bla. Wer dieser Anwesenden hätte denn Lust, in Deutschland zu arbeiten? So, das waren ungefähr, weiß nicht, 100, 150 Leute, die da in dem Saal saßen. Mhm. Wer hat denn Lust, könnte sich denn vorstellen, in Deutschland zu arbeiten und bla bla bla, ein paar Foskeln drumherum, bitte den Arm heben. Es hat nicht einer von denen den Arm gehoben. Warum sollst du denn hierher kommen? Ja, ja. Warum sollst du hierher kommen? Wir haben den höchsten Steuersatz. Ja, ja, klar. Warum? Warum? Und warum höchste Steuersatz, Energiekosten ohne Ende, hohe Lebenshaltungskosten. Ohne Ende. Ja, genau. Lebenshaltungskosten. Warum soll ich denn als Student vom Ausland nach Deutschland, es lohnt sich nicht mehr nach Deutschland. Nee, es wird sich für die nichts ändern. Das ist das Problem. Ja. Und das ist das Problem unserer verfehlten Integrationspolitik. Die Leute, die hierher kommen, sind nicht die Studenten und Fachkräfte, die meisten davon. Nee. Das sind Wirtschaftstouristen. Ja. Das muss man so sagen. Und jeder, der dann sagt, das ist Rechtspropaganda, nein, das sagen auch mittlerweile Politiker aus dem konservativen Bereich, Politiker aus der christlichen Union und was weiß ich, guck dir mal die ganzen Videos bei YouTube an. Eine Flüchtlingshelferin, die seit 20, 25 Jahren, habe ich jetzt gesehen, ich glaube, das war auf dem YouTube-Kanal der Bild. Kann man von der Bild halten, was man will, aber es ging mir jetzt um die Flüchtlingshelferin. Mhm. Und die hat gesagt, ich mache das seit 25 Jahren. Und von diesen 100 Leuten, die da sind, sind vielleicht 3, die wirklich hier arbeiten wollen und eine Bereicherung für die Bevölkerung oder für das Land ist. Alle anderen 97 sind welche, die einfach herkommen und dann Sozialleistungen mitnehmen und dann ins Ausland transferieren und dann irgendwann wieder zurückgehen. Ja, genau. So, und da hast du dann genug Geld verdient. Das ist genauso, wenn du mit dem Gehalt jetzt in Thailand leben würdest, wärst du da auch ein reicher Mann. Ja, klar. Ja, und genau nichts anderes machen die. Aber unsere Politiker sind entweder blind oder doof. Ich kann es mir anders nicht mehr erklären. Ja, und unser Geld schwindet, unser Wohlstand schwindet. Und das ist dann der Nährboden für Gewalt. Na klar. Und ich weiß nicht, warum das so schwer ist, da einzulenken. Das ist eine Katastrophe. Ja, und ich weiß es auch nicht. LKW-Fahrer aus der Türkei, okay, der verdient dann hier noch. Also A, müssen erstmal die Leute kommen. Es ist ja nicht so, dass jeder, sagen wir mal, die werben jetzt aus der türkische LKW-Fahrer ab, weil du gerade Türkei sagtest. Ja, genau. So. Weil der Führerschein aus der Türkei wird ja hier, glaube ich, gar nicht anerkannt. Okay. So, und jetzt haben die sich doch hingestellt und haben gesagt, ey, wir haben Fahrermangel, wir akzeptieren jetzt einfach den türkischen Führerschein und holen uns die ran. Okay. Dass die fahren können, ist ja auch okay. Die können ja auch fahren. Die fahren den LKW da in der Türkei, so wie hier. Ja, genau. Aber A, brauchst du die Leute, die überhaupt Lust haben, ihre Familien allein zu lassen. Ne, weil die würden da, ne, die Familie wird ja dann da bleiben. Mhm. Aber auch wenn er hier arbeitet, hat er trotzdem die hohen hohen Nebenkosten, die hohen Steuerabrechnungen. Klar bleibt da viel noch von übrig, was er dann zu seiner Familie in die Türkei rüber schicken kann. Aber doch nicht jeder hat Lust, dann hier zu arbeiten und dann von der Familie oder von seinem Heimatland weg zu sein. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ja. Noch dazu kommt, verdient er dann so viel mehr in Deutschland als in der Türkei? Und das glaube ich nämlich nicht. Meinst du? Ja, ja. Ja, die haben eine riesen Inflationsrate da gerade in der Türkei. Das ist ja richtig krass. Okay. Habe ich gar nicht, habe ich auch nicht mitgekriegt. Ja, doch, doch, doch, das ist richtig krass. Aber da spricht der Herr Erdogan ja nicht drüber. Aber wie gesagt, du brauchst dann auch immer Leute, die hier drüben leben wollen. Und dann sind wir auch wieder, wir sind ja eine ganz andere Kultur. Nicht jeder hat dann da Lust zu und lässt seine Familie, Oma, Opa, Frau, Kinder, wenn die dann nicht mitkommen, und sieht die dann vielleicht nur 3-mal im Jahr oder sowas oder was weiß ich. Mhm. Da hat auch nicht jeder Lust zu. Nee, nee. Dann haben wir noch ganz anderes Wetter und so. Das spielt ja auch alles mit. Also jemand, der in der Türkei geboren ist, der liebt ja wahrscheinlich das Wetter und die Atmosphäre in der Türkei und der will dann halt in Deutschland nicht leben. Also was bilden die sich denn ein? Also sie versuchen weil das Problem ist, dass die Babyboomer-Generation, die halt für viele Kinder gesorgt hatte in den 70ern, wo wir dann auch mit entstanden sind, die gehen jetzt bald in Rente und das sind die tragenden Säulen unseres Sozialstaates aktuell. Und danach kommt nicht mehr viel, weil kaum Kinder geboren wurden. Richtig. Das einfach zu teuer ist, Alter. Wenn dann so ein Politiker vor mir stehen würde, ich habe für meine Tochter, zu meiner Frau noch zusammen war, haben wir über 300, ich glaube 350 Euro Kindergarten bezahlt im Monat. Mhm. 350. Und dann kommen dann welche hin und sagen, mach mehr Kinder. Ja, wie soll ich denn das bezahlen? Ja, ja. Ne, zwei Kinder, da wären das 700 Euro allein Kindergeld, Kindergarten. Ja, jetzt stellen sich einige hin und sagen, dafür kriegst du Kindergeld. Ja, am Arsch, Alter. Ja. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Weiß ich nicht. Das funktioniert so nicht. Nee. Und die Zeit, wie gesagt, ich würde mich wirklich mal interessieren, wie viele wirklich von denen, die hierher kommen, wirklich Bock haben, hier zu arbeiten und wie viele von denen wirklich jetzt mal komplett neutral einfach nur hier sind, um die Kohle mitzunehmen. Da wird man sich erschrecken, glaube ich. Ja, das sind einige. Das ist halt nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht, unkontrolliert hierher zu holen und zu sagen, yo, die arbeiten dann hier irgendwo. Nee. Die meisten davon arbeiten dann halt nicht, sondern sie kosten dann einfach nur Geld. Und das ist ja der falsche Ansatz. Richtig, die sitzen das so lange aus, wie es geht und kassieren so lange ab, wie es geht. So, das ist so. Ich verstehe auch nicht, man muss da auch wirklich mal die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Wir müssen das Prinzip einführen, so wie es in Kanada zum Beispiel ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung für einen Staat, der nur aus Einnahmen durch Steuergeldern leben kann, weil der selber keine Einnahmen generiert. Ja. Brauchen wir doch Leute, die den Sozialstaat entlasten und für Einnahmen sorgen, indem sie arbeiten. Richtig. Dazu braucht man dann Leute, in Anführungsstrichen Fachkräfte, oder Leute, die irgendwas können, die dann hier quasi arbeiten. Und da ist es wie in Kanada, musst du angeben, was kannst du, was hast du gelernt, bla bla bla, bist du hier für unser Land eine Zugewinn oder liegst du uns nur auf der Tasche, um das klar deutsch zu sagen. Richtig. Und letzteres, liegst du auf der Tasche, kommst du nicht nach Kanada rein, dann kannst du bleiben, wo du bist. Ja. Ist das nicht in der Schweiz ähnlich? So. Schweiz auch? Ja. So, und warum ist das Problem, dass hier, warum versucht man denn hier, als Deutsche haben wir immer irgendwie, die Politiker, immer irgendwie die Intention, immer einen anderen Weg zu gehen als unsere Nachbarländer? Maut zum Beispiel. Ja. Noch die ganz einfache Maut von Österreich übernehmen können. Günstig, hat sich etabliert. Nein, wir bauen diese Millionen Mautdinger, hatten wir letztes Mal das Thema. Ja. Das ist eine Katastrophe. Das ist auch, aber es ist wirklich in ganz, ganz vielen Belangen so. Anstatt die mal gucken, wie es in der Welt funktioniert. Nein. Der Deutsche muss das anders machen. Geht immer einen anderen Weg, genau. Ja. Das ist einfach ein Drama. Ja. Haben wir das auch abgehakt? Mich würde einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und es wäre einfach mal geil, wenn ihr mal einen Kommentar oder eine Nachricht schreibt oder so bei Instagram. Helden der Straße. Genau. Warte mal, wie werden wir da nochmal genau geschrieben? Helden unterstrich? Oder wie war das? Helden der Straße Official und da findet ihr uns auch schon. Alles zusammengeschrieben. Ah, genau. Schreibt doch da mal eine PN, was ihr dazu sagt, dann können wir in der nächsten Podcast-Folge mal darauf eingehen. Ist jetzt heute ein sehr deepes Thema gewesen, aber ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam. Aber es muss mal angesprochen werden, dass man einfach irgendwann sauer ist und weil die Fehlentscheidungen in der Politik sich so häufen, dass man es nicht mehr ertragen kann mit logischem Menschenverstand. Und ich sehe halt, gerade mal auf unserem Beruf abzusehen, ich sehe da so düstere Zeiten auf uns zukommen. Ja, schön wird das nicht. Nein, es wird nicht schön. Es wird immer schlimmer. Und ich bleibe dabei, und morgen werde ich das Video machen, das ungefähr so heißen wird wie, der Beruf ist zu teuer, um LKW-Fahrer zu sein. Ja, ist so. Also als LKW-Fahrer kannst du im Ausland tatsächlich noch mehr verdienen als bei uns hier. Also wenn du dann sagst, okay, ich habe kein Problem damit, nach Kanada zu gehen, ja, dann geh nach Kanada. Mach das. Das war jetzt ein Beispiel. Kanada, USA verdienst du, glaube ich, im Schnitt 10.000 Euro im Monat, 10.000 Dollar im Monat. Ja, wobei da auch die Lebenshaltungskosten natürlich auch ein Ticken höher sind, ist klar. So, aber ja. Am Ende wirst du da noch bezahlt wie ein Mensch. Sagen wir es doch mal so, wie es ist. Ne? Ja, und du hast einen LKW, wo du Platz drin hast. Ja, das kommt auch noch. Und du kannst schneller fahren. Und du kannst schneller fahren. Warte ganz kurz, die haben, glaube ich, kein Tempolimit, ne? Also 130, ne? Ich weiß es nicht. Ich müsste tatsächlich mal, es gibt ja einen Streamer, der streamt hier aus Kanada, ein Auswanderer. Ja, ja. Ne? Ja. Den müsste ich mal fragen. Ich weiß, dass der immer 100 fährt. Aber der wird auch sehr oft überholt von anderen LKWs. Genau, ich meine nämlich, es gibt dort keine Abgrenzung zwischen PKW und LKW, sondern es gibt das allgemeine High-Speed-Limit. Und wenn dann LKW 130 fährt, wird er 130. Das ist natürlich geil, ne? Das ist so. Das ist ja auch so rückständig bei uns, ganz kurz. Ja. So rückständig, diese 60 auf der Landstraße, meine Fresse. Das hat das früher Sinn gemacht. Mhm. Ja, aber früher, die Bremsen waren eine Katastrophe, Trommelbremsen, ja. Bla bla. Und heute bremst ein LKW besser als ein PKW. Ja, klar. Im Schnitt jetzt mal runtergebrochen, aber dieses 60, das ist nicht mehr zeitgemäß, das kostet einfach zu viel Zeit und ist auch völlig unnötig. Das verstehe ich auch, Entschuldigung. Ich verstehe das auch nicht, warum die das nicht auch hochsetzen, wie in anderen Ländern auch, auf 80, fertig. So, ja, und 100 auf Landstraße, auf Autobahn, 100 genau. Auf Autobahn. Du fuckst ja nur die anderen Verkehrsteilnehmer ab, gerade auf der Landstraße, ja. Auf der Autobahn ja gar nicht so, aber auf der Landstraße fuckst du die alle ab. Und du sorgst dafür, dass das waghalsige Überholmanöver stattfinden. Ja, genau. Wenn du 60 fährst, kann es auch sein, dass irgendein PKW-Fahrer dir das übel nimmt. Mal gucken, was die Leute sagen. Ich guck mal, was ich morgen mein Video mal mache. Mal gucken, was dann die. Dann gehen wir mal da die Kommentare durch. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie da die Reaktionen sind. Wenn ich da mal so ein paar Sachen mal aufzähle, die ich einfach an Absurdum finde. Ja, ist so, ne? Aber das ist, solange sich keiner beschwert, ne? Und wird da auch nichts passieren, glaube ich. Ne? Also da sind wir, glaube ich, einmalig. Unsere Branche ist da einmalig. Wir halten kontinuierlich den Mund. Richtig. Ja, also. Ich glaube, selbst wenn jetzt alle anderen Arbeitnehmer außer die Lkw-Fahrer 5 Euro mehr die Stunde bekommen würden, würden wir immer noch nichts sagen, glaube ich. Nee. Da ist es wichtiger, man kauft sich neue Crocs und schlittert darüber über einen Autohof oder baut sich hier ein Lämpchen dran und da und regt sich darüber auf, dass der Lkw nur teillackiert ist und nicht voll lackiert und der fährt keinen V8 und bla bla bla, wie kann man damit nur fahren? Das ist alles wichtiger als das Geld, was man am Monatsende hat bei manchen. Das habe ich so das Gefühl. Ja, glaube ich auch. Das sage ich ja auch die ganze Zeit. Ich liebe meinen DAF. So ist es ja nicht, ne? Aber und das sage ich auch jedes Mal. Am Ende ist doch wichtig, was auf dem Zettel steht, ne? Was du überwiesen bekommst. Das ist doch scheißegal. Und wenn mein Chef mir einen Mitsubishi Canter dahinstellt, kann mir doch egal sein. Wenn ich dasselbe Geld kriege, ist mir egal, also, was ich fahre. Also, solange ich da vernünftig drin fahren kann, weil es ja auch mein Arbeitsgerät ist und mir nicht alle Knochen wehtun und der verkehrssicher ist, muss ich auch damit nehmen, was der Chef mir bezahlt, weil das ist das Arbeitsgerät, was ich zur Verfügung gestellt bekomme. Ja, Punkt. Richtig. Genau. Ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit, wieder zu wechseln, wenn mir der LKW nicht passt. Aber zum Beispiel, als ich diese Mercedes-Abholung gemacht habe, habe ich jetzt vor kurzem auch einen Kommentar gelesen, oh, da ist ja nur teillackiert, wo ist das Geld ausgegangen oder was? Alter, es kann dir doch scheißegal sein. Ist ein LKW jetzt nur dann wert, wenn er voll lackiert ist? Ja, weiß ich auch nicht. Und ich kann dir sagen, warum das der Dutschke bei Dutrans nicht macht, weil es ganz oft vorgekommen ist, dass der LKW 2 Wochen alt war und dann war die erste Schramme unter der Tür oder am Einstieg, bla bla, weil da irgendjemand nicht aufgepasst hat. Und dann ist der Schaden einfach viel, viel größer, ein lackiertes Teil zu nehmen als ein unlackiertes. Und es kommt darauf an, dass vernünftiges Geld rüberwächst und nicht, ob der nun voll lackiert ist oder nicht. So. Ja. Und letztendlich verabschiedet euch mal bitte von den Gedanken, dass nur Showtrucks Trucks sind, sondern die meisten sind alles standardbasierte LKWs, die auf den Straßen rumfahren. Und die wenigsten davon sind V8er und Showtrucks. Da muss man mal von wegkommen. Das sind Arbeitsgeräte. Und das ist ja das, was ich auch immer sage. Das ist ein Arbeitsgerät. Ja. Und so ist es in jedem, ich sag jetzt mal, in fast jeder beruflichen Sparte. Ne? Nehmen wir doch mal die ITler. Ne? Natürlich gibt es auch Showcases mit schicke PCs und bla, die benutzt du aber nicht lange. Und dann gibt's die PCs, die in Wirklichkeit in den Räumen stehen. Das sind Arbeits-PCs. So. Und so ist es auch im LKW-Bereich. Die meisten sind nun mal von der Stange. Das ist so. Ne? Ja, ja. So sind unsere, sind jetzt aufs Nötigste umgebaut. Gerade wenn wir Großraumtransport gefahren sind, dann ist da ein bisschen Zusatzbeleuchtung rangekommen, aber nach hinten, nicht nach vorne. Ja. Und damit wir anständig arbeiten können, damit wir die Beleuchtung haben und so weiter und so fort. Und so passt jeder Unternehmer seine LKWs an. Ja, das, aber dann auch nur aufs Nötigste und nicht aufs Aussehen. Darf ich zum Abschluss noch ganz kurz eine Lösung anstreben? Weil jetzt werden Leute sagen, ja Kai, jetzt hast du viel kritisiert mit den Löhnen und Gehältern und bla bla bei LKWs. Hast du denn, viel kritisieren kann man immer, man muss auch mal irgendwann Lösung, also man kann immer viel kritisieren, aber man muss auch selber mal eine Lösung vorschlagen. Ja. Die Lösung ist ganz einfach. Ich glaube, in den Niederlanden ist es so. Es muss allgemein, einheitlich für alle im Transportgewerbe, Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, muss einheitlich der Tarifvertrag gelten. Es muss Tarifvertragsbezahlung einheitlich für alle Lkw-Fahrer auf den Plan kommen. Ja. Nichts anderes mehr. Genau. Und dann verdient man schon eine Stange mehr. Weil du dann die entsprechende Lohnanpassung hast durch Verdi etc. Mhm. Und solange wir aber da nicht hinkommen und sondern nur Werksverkehr-Tarifverträge haben, haben wir halt Dumpinglöhne in unserer Branche. Und dann haben wir auch das Problem beseitigt, dass aus Drittstaaten gefälligst so viel bezahlt werden muss wie die heimischen Lkw-Fahrer, beziehungsweise es muss die Kabotage vernünftig kontrolliert werden und dann regelt sich das schon von alleine. Das ist mein Lösungsansatz. Ja, das denke ich auch. Also Sind wir im Einklang? Ja, absolut. Ja, gut. Dann haben wir's. Das ist doch geil. Dann wünsche ich euch eine angenehme Woche und schreibt mal gerne eure Meinung dazu. Würde mich interessieren. Genau. Schreibt uns gerne an über Insta, über Facebook, über hunderte Wege gibt's, uns zu erreichen. Hinterlasst einen Kommentar. Stellt eure Fragen. Genau. Und dann wünsche ich euch eine angenehme Woche, würde ich sagen. Haut da rein, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Montag. Bis zum nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.